geworden. Auf weichet ihr tollen, vergeblichen Sorgen, weichet ihr tollen, vergeblichen Sorgen, vergeblichen Sorgen. Wir sollten nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich rufet mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen. Vermehrt und herrlich vor Jesu zu stehen, vor Jesu zu stehen, vor Jesu zu stehen. Vermehrt und herrlich vor Jesu zu stehen. Wir sollten nicht gehen.